Hühnchen mit ihnen machte, in die Berliner Lo-Fi-Artisten Dauerfisch waren das. Ich hoffe, mein kleiner Exkurs durch die schillernde Musikmetropole Berlin hat Ihnen Spaß gemacht. Ob Kreuzberg, Schöneberg, Mitte, Prenzlauer Berg und viele andere noch zu entdeckende Stadtteile. Die nächsten Jahre wird Berlin auch musikalisch zur Weltstadt. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Und macht man eine Sendung diesen Inhalts in 2 Jahren, dann wird sich das Bild wieder geändert haben. Zum Schluss hören wir noch eine Formation aus dem Umfeld der Berliner Jazzanova von dem Sampler Sound of the City Extended Spirit mit dem Stück Capris. Mein Name ist Thomas Elber und ich sage jetzt schon mal Tschüss.